sie oder nicht. Mein Kader kommt mit das falsche Licht. Als Verbrecher werden wir hingestellt. Glaubt ihr, dass euch das gefällt? Demokratie, das nie gesehen, hab ich davon nie. Möchte mit Vorteil bestellen.